Kenntnissen. Real gesehen hatte Benjamin natürlich durch seine Erfahrungen mit der eigenen Wissenschaft und die Situationisten die Vorstellung, dass tatsächlich der Raum der Wissenschaft vollkommen besetzt ist von den Universitäten. Ich habe es in dem Blatt nochmal geschrieben, hier in Frankfurt ist es Benjamin passiert, dass seine Trauerspielarbeit wegen Unverständlichkeit als Habilitationsarbeit zurückgewiesen wurde, wobei übrigens auch sein späterer Gönner Horkheimer ganz verschämt mit unterschrieben hat, er hätte es auch nicht kapiert. Die Situationisten sind natürlich von Haus aus zum großen Teil selber Studenten, Universitätsbesucher gewesen. Bei beiden ist ganz stark die Vorstellung, man muss erstmal diesen Wissenschaftsbetrieb zerschlagen, bevor man überhaupt weiterkommt. In der Zertrümmerung muss eine einheitliche Sicht entstehen. Das vielleicht Verblüffende, wie Benjamin dazukommt und auf wen er sich beruft, lese ich aus seinem zweiten Lebenslauf von 1928, also wo er eigentlich schon sehr marxistisch war. Sie werden alle staunen, auf welchen Gewährsmann er sich beruft, um zu zeigen, wie wichtig diese Zertrümmerung der einzelnen Wissensgebiete ist. Wie Benedetto trotzte durch Zertrümmerung der Lehre von Kunstformen den Weg zum einzelnen konkreten Kunstwerk freilegte, so sind meine, also Benjamins im Lebenslauf, bisherigen Versuche bemüht, den Weg zum Kunstwerk durch Zertrümmerung der Lehre vom Gebietscharakter der Kunst zu bahnen. Ihre gemeinsame programmatische Absicht ist, den Integrationsprozess der Wissenschaft, der mehr und mehr die starren Scheidewände zwischen den Disziplinen, wie sie den Wissenschaftsbegriff des vorigen Jahrhunderts kennzeichnen, niederlegt, durch eine Analyse des Kunstwerks zu fördern, die in ihm einen integralen, nach keiner Seite gebietsmäßig einzuschränkenden Ausdruck der religiösen, metaphysischen, politischen, wirtschaftlichen Tendenzen einer Epoche erkennt. Dieser Versuch, den ich in größerer Maßstab in dem erwähnten Ursprung des deutschen Trauerspiels unternahm, knüpft einerseits an die methodischen Ideen Alois Riegels in seiner Lehre vom Kunstwollen, andererseits an die zeitgenössischen Versuche von Karl Schmidt an, der in seiner Analyse der politischen Gebilde einen analogen Versuch der Integration von Erscheinungen vornimmt, die nur scheinbar gebietsmäßig zu isolieren sind. Vor allem aber scheint mir eine derartige Betrachtung Bedingung jeder eindringlich physiognomischen Erfassung der Kunstwerke in dem, worin sie unvergleichbar und einmalig sind. Insofern steht sie der eidetischen, also augenartigen Betrachtung der Erscheinungen näher als ihrer historischen. Wie der Prise, Benjamin hat mindestens 4 Prise an Schmidt geschrieben und wie einer dieser Briefe rauskam, ist tatsächlich der Rump, der es geschrieben hat, hat sich zunächst arg geniert, das überhaupt zu veröffentlichen, denn jeder weiß, Karl Schmidt war später der Kronjurist vom Dritten Reich und war auch in der Weimarer Republik nicht eben der, den man in linken Kreisen schon so ohne weiteres zitiert. Nur, dass der Witz ist, dass Benjamin von allen das nahm, was er nehmen konnte, nur es auf den Kopf stellte. Bei Schmidt ist die Sache nämlich so, dass seine Zertrümmerung darauf rausläuft, eine Höchstautorität zu setzen, von der die ganze Welt dann dirigiert heißt. Dazu braucht Schmidt Gott. Er war ja eine Art von, Panzerfahrer, Katholik, der eigentlich Gott als die Stütze braucht, die Wand, an die man sich anlehnen kann, um den berühmten Satz prägen zu können, Autoritas non veritas facit legem. Die Autorität schafft das Gesetz, nicht die Wahrheit. Das kann man natürlich nur mit so einer Art von Garantie im Safety eben Gott als Bestes darstellt. Benjamin dreht die Sache völlig um. Für ihn, von Scholem beeinflusst, ist zum Beispiel die Geschichte von Sabbatazeni wichtig, der als Messias auftrat, dann von den Türken gefangen wurde und in Istanbul zum Islam übertrat. Natürlich furchtbares Entsetzen, aber es gab eine Richtung, die Sabbatianer, die sagten, gerade in dieser äußersten Preisgabe der Gottheit, in diesem totalen Verlorensein, sich selbst aufgeben, in die Welt zerstreuen. Gerade darin erweist sich die Gottheit. Und da sehen Sie jetzt deutlich den Gegensatz. Karl Schmidt setzt auf die Macht und die Herrschaft und Benjamin zitiert oft seine Charakterisierung der Souveränität, nur er kritisiert sie. Es ist das, was gestürzt werden muss. Es ist die stählerne Kuppel über der Welt, die gesprengt werden muss.